Hallo und herzlich willkommen zu Reibungspunkte, eurem lieblingspolitischen Magazin hier für Erfurt und Umgebung. Wir haben heute jede Menge Studiogäste hier zu Besuch, die uns über die vielen interessanten Sachen, die zur Abwechslung mal hier in der Gegend stattfinden, Auskunft geben werden. Zum einen berichten wir euch über die nächste Woche stattfindende Polyphantasia-Woche hier in Erfurt. Dann haben wir natürlich die neuesten Infos zur morgen Abend stattfindenden Nachttanz-Demo hier auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt. Des Weiteren werden wir ein bisschen plaudern über einen Prozess, der neulich in Göttingen stattfand, wo es um Polizeigewalt ging, und euch dann auf so viele weitere spannende Veranstaltungen hier noch hinweisen. Αγί μη χάντε, μη χάντε άσκια αγγέλιο ομαλούς. Δίγε άσκη να δωράμ. Question all your answers. Ja, hallo. Wir haben heute den Lukas von Wieder die Natur hier im Studio als Gast. Und wir werden ihm heute mal ein paar Fragen über den Polyphantasia-Ball stellen. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, was ist eigentlich der Polyphantasia-Ball? Was kann sich der Laie darunter vorstellen? Ja, so die Polyphantasia-Woche, das ist eine Veranstaltungswoche, die von der Gruppe Wieder die Natur organisiert wurde und die dann halt abschließend mit dem Polyphantasia-Ball gefeiert werden wird. Vielleicht kann man so sagen, dass die Gruppe Wieder die Natur ist eine kleine queer-feministische Gruppe aus Erfurt. Wir haben thematisieren halt verschiedene Formen von Diskriminierung in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, also Homophobie, Sexismus, Transphobie. Und vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal diesen Polyphantasia-Ball organisiert als Abschluss für den CSD. Das haben wir damals im besetzten Haus gemacht, als es das noch gab. Letztes Jahr gab es dann das besetzte Haus nicht mehr. Da haben wir dann für diese Woche das alte Innenministerium angemietet. Und dieses Jahr wird die Polyphantasia-Woche in der Johannesstraße 51 organisiert werden. Dort wird sie stattfinden. Dort haben wir über diese Woche dann die Polyphantasia-Bar eröffnet und dann am Ende der Woche, also am 3.9., gibt es dann den Polyphantasia-Ball in der offenen Arbeit in der Allerheiligenstraße 9. Da wird es dann nette Musik geben und eine schöne queere Party. Ja, da haben wir jetzt eine Frage gespart. Was für Anliegen und Ziele habt ihr eigentlich? Ja, wie gesagt, wollen wir halt Geschlechterverhältnisse thematisieren. Also wir sind der Meinung, dass Form und Praxis der Geschlechterverhältnisse, die wir in dieser Gesellschaft vorfinden, dass das eine Zumutung für die Menschen ist und diese Normalität eigentlich automatisch zu verschiedenen Formen der Diskriminierung und des Unwohlseins eigentlich führt. Und mit so einer Veranstaltungswoche wollen wir das einfach zum Thema machen. Es wird genau auch um Liebe gehen und es ist auch einfach ein kulturelles Programm, was ein bisschen außerhalb des heterosexistischen Mainstreams stattfinden wird. Mhm. Du sagtest gerade, die Polyphantasia Bar ist in der 151, ne? Mhm. Welche Veranstaltungen erwarten uns da noch? Also das fängt am Montag, den 30.8., da wird es eine Lesung geben, den haben wir jetzt den Titel gegeben, Forschungsreisen in nicht monogames Territorium geben. Da wird die Gwendolin von der Zeitschrift Krake aus Leipzig zu Gast sein, die aus dieser Zeitschrift vorliest. Ja genau, das ist eine Zeitschrift für wieder natürliche Beziehungsformen und da wird es eben darum gehen, was gibt es eigentlich für Formen außerhalb des Modells Liebe. Mhm. Und zur letzten Frage, habt ihr einen bestimmten Schwerpunkt, auf den ihr besonders eingehen wollt dieses Jahr? Achso, es geht ja eigentlich noch weiter. Die Woche, die hört ja nicht am Montag auf. Ja. Soll ich da erstmal weitermachen? Ja. Es geht am Dienstag dann weiter mit einem Filmabend in der Johannesstraße 151. Da erwartet euch einen Überraschungsfilm, nachdem es dann hoffentlich auch eine Diskussion geben wird. Am Mittwoch, den 1.9., haben wir einen Workshop geplant zum Verhältnis von Sexualität und Kapitalismus. Da wollen wir so verschiedene Thesen einfach diskutieren. Wie kann man diesen Zusammenhang von Sexualität und Kapitalismus thematisieren? Am Donnerstag ist ein Vortrag zu Sex und Intersex, wo wir darauf gucken wollen, wie man biologistische Begründungen für Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität kritisieren kann. Dazu ist die Anke Engel eingeladen, die dort einen Vortrag halten wird. Genau, und wie gesagt, am Freitag gibt es dann in der offenen Arbeit den Polyphantasia-Ball, wo unter anderem Monotektoni und Eve Massacre spielen wird. Also es gibt elektronische und experimentelle Musik. Mhm. Genau, und damit wäre dann die Woche zu Ende. Gut, das war jetzt sehr viel Information. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal ein Lied. Ich denke auch, dass es ganz gut passt. Hört es euch einfach mal an. So, wir werden jetzt einen kleinen Patzer. Das war zwar nicht das Lied, was wir hören wollten, war aber auch nett. Deshalb kommt das Lied jetzt gleich im Anschluss, was wir hören wollten. Musik. seine Kleidung ist extravagant. Ihn hätte ich wiedererkannt. Unter den Schlaffen. Er spürt die Dummheit in Fluch und Lachen. Er weiß, wie stark die Scheuklappen sind. Seine Eltern haben sich an ihn gewöhnt. Die Nachbarschaft meint, der Bürger kennt die Zeit nicht mehr. Er ist anders, weil sei wie anders. Und er will auch anders sein. Er ist anders, weil sei wie anders. Doch er fühlt sich zu sehr allein. Der Hobbit war zu klein. Nach Berlin. In Berlin, da ist die Scene. Am Bahnhof muss er den Ausweis zeigen. Maulgesperrte Jünger, die ihn beneiden. Nachbarschaft mein. Vorsicht, Vorsicht, der ist asozial. Das kommt vom Vorsicht. Wo geht er hin? Wo kam er her? Der Bürger kennt die Zeit nicht mehr. Er ist anders als all die anderen. Und er will auch anders sein. Er ist anders als all die anderen. Doch er fühlt sich. Hello. So. Und zwar, wir haben jetzt als nächstes noch einen Vortrag, eine von Jule, einen Erfahrungsbericht. Es geht über die, es handelt sich dabei um die Lesung, die nächste Woche stattfindet. Und da bekommt ihr erstmal einen kleinen Vorgeschmack drauf. Und wer sich alles nochmal etwas genauer informieren möchte, was alles los ist beim Polyphantasia-Ball, der findet da Infos unter wiederdienatur.blogsport.de. Angefangen in der Pubertät verhielt ich mich noch so, wie es die Gesellschaft und mein Umfeld von mir erwarteten. Ich suchte den Kontakt zum anderen Geschlecht. Ich wurde älter und begann dann auch, mein Interesse an anderen in direkte Handlungen und Erlebnisse umzusetzen. Die ersten Beziehungen begannen, doch schnell wurde mir klar, dass es das nicht so richtig war. Die Beziehungen gingen mal mehr, mal weniger lang, doch bei allen kam ziemlich schnell das Gefühl von Bedrängnis auf. Ich fühlte mich nicht wohl. Klar mochte ich die Menschen, mit denen ich zusammen war, ich war verliebt, aber in den Beziehungen entstand ein komisches Gefühl, das ich nicht einsortieren konnte. Das Gefühl von Bedrängnis war so etwas wie, nicht der Beziehung entsprechend funktionieren zu können. Ich probierte mich aus, führte monogame Beziehungen, hatte Affären, versuchte Geschichten, hatte keine Beziehung, nur Geschichten, parallel mit mehreren Menschen, ohne dass sie davon wussten. Alles unter dem Deckmäntelchen der romantischen Zweierbeziehung, deren Erwartungen ich nicht erfüllen konnte. Hab mich oft dafür verurteilt, weil ich glaubte, nicht normal zu sein. Hab mich oft für beziehungsunfähig gehalten, weil, egal wie verliebt und glücklich ich war, ich mich dann auch oft und schnell in andere Menschen verliebte. Das passte dann wieder nicht in mein Beziehungsmodell. Bin ich eigentlich beziehungsunfähig? Mein Umfeld hat es mir ja vorgelebt, frei nach dem Motto, zu jedem Topf passt ein Deckel. Klar dachte ich, das mag wohl stimmen, ich muss nur meinen richtigen Deckel finden. Alles andere war verpönt. Fremdgehen wurde belächelt und im gleichen Atemzug dann auch noch verschrien. In jemand anderen verlieben, ha, dann stimmt wohl mit der Beziehung was nicht. Affären führen mit mehreren Menschen, das ist doch nichts Richtiges. Naja, so ging es dann einige Jahre weiter, doch das komische Gefühl blieb nie aus. Ich konnte mich nie richtig entspannen in den Beziehungen, konnte sie nie wirklich als das Meinige begreifen und fand mich nicht darin wieder. So wollte ich nicht leben. Ich fand meine Bedürfnisse darin nicht verwirklicht. Irgendwann wusste ich, dass ich einen anderen Weg finden muss. Doch welchen Weg soll ich gehen? Ich kannte keine Alternativen. Für mich gab es nur den altbekannten Weg. Beziehung oder eben nicht. Das Konstrukt der offenen Beziehung war mir zwar noch geläufig, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht anerkannt war. Ich kam nicht auf die Idee, Beziehungsmodelle zu hinterfragen oder zu schauen, ob es noch Möglichkeiten dazwischen gab, sondern versuchte in den gegebenen und bekannten meinen Schlupfwinkel zu finden. Fragen nach dem, was will ich eigentlich, kamen in mir nie auf und die Befürchtung, keinen Winkel zum Reinschlüpfen zu finden, zermürbte mich. So begann ich das Internet zu durchforsten, ohne Ziel. Da stolperte ich über einen Text der Gender Killer, Kritik an der romantischen Zweierbeziehung. Ich war angefixt, verschlang alles, was ich dazu finden konnte, las Texte über offene Beziehungen, Beziehungsnetze, Dreiecksbeziehungen, W-Beziehungen, polyamoröse Beziehungen und begriff, wie klein mein Vorstellungsvermögen doch bisher gewesen war. Völlig verblüfft von dieser Erkenntnis begannen Prozesse in meinem Kopf abzulaufen. Welche Beziehungsform will ich? Wie möchte ich leben? Warum verdammt hat mir darüber nicht früher jemand etwas erzählt? Am meisten reizte mich die Idee der polyamorösen Beziehung. In den Erfahrungsberichten von anderen aus dem Buch »Mehr als eine Liebe« fand ich mich an vielen Stellen wieder. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich zuvor an meinen Bedürfnissen vorbeigelebt hatte. Das machte mich traurig irgendwie. Aber nichtsdestotrotz war ich bereit, den polyamorösen Weg einzuschlagen, womit ich schnell vor dem nächsten Problem stand. Wie mache ich das? Vom Gefühl her war mir einiges klarer. Ich wusste, ich will mit Menschen zusammen sein, mit denen ich Beziehungen aushandeln kann, in denen ich Bedürfnisse äußern kann und diese auch erfüllt sehe, nicht nur von der einen Person. Mir war klar, dass all meine Bedürfnisse nicht von einem Menschen erfüllt werden können, so wie ich nicht seine komplett erfüllen kann. Dass ich mehr als einen Menschen gleichzeitig lieben kann, hatte ich ja vorher schon rausgefunden. Doch was ist mit der Eifersucht? Ja, die Eifersucht. Dies in den Griff zu bekommen, ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben an Selbsterkenntnis und Selbstüberwindung. Um das Gefühl der Eifersucht zu überwinden, muss ich es erst einmal verstehen. Eifersucht erlebe ich oft als eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen, die zusammenkommen und ein Bedürfnis mit sich bringen. Ich habe Eifersucht dann als ein Bedürfnis nach Exklusivität und Sicherheit erlebt. In meinen bisherigen Beziehungen, in denen wir versuchten, poly zu leben, spielte Eifersucht erstaunlicherweise eine untergeordnete Rolle. Viel wesentlicher war der Umgang mit nicht erfüllten Bedürfnissen und unterschiedlichen Ansprüchen, die nicht zusammenzubringen waren. So erlebte ich öfter, dass die Liebe zur Polyamorie im Kopf nichts bringt, wenn sie in der Praxis nicht von beiden gelebt werden kann. Zum Beispiel ist es mir passiert, in schlampigen Beziehungen, die ich führte, dass meine Geliebten scheinbar kein Problem damit hatten, dass ich mehrere Beziehungen lebte, wenn sie sich aber selbst in einen anderen Menschen verliebten, dann sind die Beziehungen auseinandergegangen. In diesen Momenten empfand ich Eifersucht, weil ich mich abgeschrieben oder zurückgesetzt fühlte. Ich war eifersüchtig auf die andere Person, weil meine Geliebte sich für sie oder ihn entschieden hat. Nach einigem Überlegen wurde mir allerdings bewusst, dass diese Form von Eifersucht der reine Neid war und das egoistische Gefühl, abgeschrieben zu werden. Aber eigentlich war ich nicht eifersüchtig auf die Beziehung der anderen, im Gegenteil. Es bestätigt meinen Wunsch nach vielen Lieben mit verschiedenen Menschen. Ich habe mich entschieden für einen selbstbewussten, freien und gleichberechtigten Umgang in meinen Beziehungen und dagegen der Medienpropaganda zu glauben, dass die Zweierkiste das einzig Wahre ist. Ich möchte selbst entscheiden, wie ich lebe und werde weiter lernen, auf meine Bedürfnisse zu hören und die der anderen zu achten. El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad, pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. We'll be right back. Ja, das war ein Lied für Alexandros. Alexandros wurde in Griechenland von Bullen erschossen. Und ich habe das ganz bewusst gewählt, weil auch Anarchie sich halt teilweise mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, wo sich auch der Polyphantasia-Ball mit auseinandersetzt. Und auch, ja, man muss das ja nicht immer so in Schubladen stecken, aber da findet man auf jeden Fall auch Ansätze, die da ganz interessant sind. Genau. Und jetzt kommen wir zur Nachtanz-Demo. Und dass das nicht ganz so langweilig abläuft, werde ich jetzt jemanden bitten, einfach ein paar Fragen dazu stellen. Oder überhaupt zur Hände hochhaus her Kampagne. Ja, was ist das eigentlich für eine Kampagne? Die Hände hochhaus her Kampagne, die entstand am Anfang nach der besetzten Hausräumung auf dem Topf- und Zöhne-Gelände und die fordert ein neues selbstverwaltetes autonomes Zentrum. Mhm. Was gibt's denn so für Neuigkeiten? Was denn so in der letzten Zeit alles passiert in dieser Richtung? Also in der letzten Zeit, ich hole mal ein wenig weiter aus, es wurden 4 Häuser besetzt und auch direkt wieder geräumt von Polizei. Teilweise wurden Leute mit Strafen überzogen. Trotzdem findet immer wieder was statt in dem Bereich von Kundgebungen, Demos bis hin zu Besetzungen oder eben, um das Ganze im Gespräch zu halten. Unter anderem findet auch die Küche für alle statt, einmal oder fast regelmäßig jede Woche. Da kann man zusammen kochen, kann mitgestalten und kann auch auf Spendenbasis dann essen. Ist auch eine gute Möglichkeit, um Leute zu kennenzulernen, um sich dann vielleicht in eine Kampagne einzubringen oder einfach mitzureden, einfach mal Kritik abzugeben oder ja, genau. Mhm. Wie kann man das Ganze eigentlich praktisch unterstützen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze praktisch zu unterstützen. Also es gibt eigentlich sehr viele. Mir fallen vielleicht auch noch ein paar ein. Das eine ist, wie gesagt, halt zur Küche zu alle vielleicht zu kommen, um dann da mitzumachen zum einen und zum anderen. Da dann eben auch Anschluss zu finden, um dann eben praktisch auch mitzumachen. Was es auch möglich ist, ist, dass man Spenden gibt für Leute, die von Repression betroffen sind. Dazu findet man auf der Homepage dann Informationen. Oder ja, genau. Ach so, ja, genau. Ja. Also das Wichtigste, was ich heute eigentlich sagen wollte, ist auch noch, habe ich jetzt noch nicht gesagt, das ist, dass morgen eine Nachtanz-Demo ist, die das Motto hat, Tanz bis zum selbstverwalteten Zentrum. Die beginnt um 20 Uhr am Hauptbahnhof. Da werden DJs auflegen, wir werden zusammen feiern. Genau, falls es Stress gibt, es gibt einen Ermittlungsausschuss, den man dann noch anrufen kann, da kriegt man auch noch Informationen direkt auf der Demo und es wird bestimmt eine ausgelassene Party, die sich einfach auch damit beschäftigt, dass halt sehr viele Konzerte im Haus waren und verbindet den Spaß mit dem Anliegen. Genau. Und Informationen findet ihr unter anderem auf der händehoch.blogspot.de Seite. händehoch.blogspot.de. Und damit es ein bisschen so zum Reinschnuppern ist, also es wird morgen auch ein DJ auflegen, der Minimal auflegt, hören wir da mal kurz rein, was Fliegvogel fliegt vielleicht morgen auflegen wird. Thank you. So, wie bereits vorhin angekündigt, haben wir noch einen Studiogast heute hier. Und zwar ist der freie Journalist Jan hier bei uns zu Besuch und es geht um einen Prozess, zu dem er neulich war, und zwar genau gesagt am 10. August in Göttingen vor dem Amtsgericht. 95% der Verfahren gegen Polizistinnen werden eingestellt. Jan war jetzt bei einem, wo es mal ein bisschen andersrum lief und die Polizei eine ganz zentrale Rolle spielte. Was war denn da los in Göttingen? Ja, in Göttingen waren 3 Polizisten angeklagt, und zwar wegen falscher Verdächtigung. Und das hat jetzt der Hintergrund liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Das war 2006 zu einem Nazi-Aufmarsch in Göttingen, wo ich selber auch da war. Und ich erzähle erstmal kurz, was ungefähr der Sachverhalt lief, und dann erzähle ich die Hintergründe. Es war so, dass nach dieser Demonstration in der Innenstadt gab es eine Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten. Und es war ein Journalist in der Nähe und der wollte bei dieser Auseinandersetzung schlichten und hat dann aber eine Anzeige bekommen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, und das war der Anfang der ganzen Geschichte. Und der weitere Verlauf war eben so. Die Polizisten dort haben ihn eben angezeigt und die Verfahren wurden eingestellt. Also gegen ihn wegen Widerstand. Dann einen Monat später hat meines Wissens ein Polizist ist dann irgendwie nochmal zum Arzt gegangen, hat irgendwie eine Verletzung am Finger gehabt und meinte dann, dass das von diesem Vorfall passiert ist, und hat dann noch einen Zivilprozess gegen den Journalisten angestrebt. Und ihm wurde das aber zu bunt und hat dann Anzeige wegen falscher Verdächtigung gestellt. So, das war erstmal der Anfang vom Lied. Das hat aber erstmal als ziemlich schwierig zu erklären. Letztendlich war es so, dass es ein Video davon existiert hat und die Sache letztendlich ganz anders war. Die Sache war so, dass die Polizisten eben einen Demonstrantenrabiat zum Boden gerissen haben und ein Journalist dazwischen gekommen ist zu schlichten, und die Polizisten haben dann ihm eben angezeigt wegen Widerstand und haben dann eben Zeugenaussagen gemacht, wie der Journalist hat angegriffen, hat geschlagen, hat getreten, von hinterrücks wollte den Gefangenen befreien, und haben eben 3 Polizisten Aussagen gemacht, zu Protokoll gegeben, haben den Journalisten angezeigt, eben mit diesen Vorwürfen, nicht wissen, dass es eben ein Video gibt. Der Journalist hat dieses Video bekommen und wurde erstmal auf jeden Fall, die Verfahren gegen Journalisten wurden eingestellt, aber er hat eben dieses Verfahren gegen diese Polizisten angefangen, und dieses Verfahren war eben vor 2 Wochen. Und es wurden dann mehrere Zeugen aufgerufen. Also ein ganz zentrales Element war eben dieses Video, wo das alles relativ gut zu sehen ist. Und war halt sehr schwierig für die Polizisten. War es auf jeden Fall klar, dass die sich da Falschaussagen gemacht haben. Es wurden mehrere Zeugen angehört, unter anderem dieser Journalist, dann der Demonstrant, der zu Boden gerissen wurde, dann noch Polizisten und die Person, die die Sache aufgenommen hat, und noch andere Leute. Was sich bei dem Prozess noch herausgestellt hat, dass die Verteidigung der Polizisten das Video manipuliert hat. Inwiefern? Auf dem Video ist zu sehen, dass der Demonstrant rabiat zu Boden gerissen wird und dann der Journalist von hinten den Arm des Polizisten, der ihn zu Boden wirft, anfasst und dann gleich wieder zurückgeht. Und das Video wurde dahingehend manipuliert, dass der Rechtsanwalt, also die Verteidigung, eine Zeitlupenfassung des Videos angefertigt hat, aber eben diesen Moment, wie der Demonstrant zu Boden gerissen wird, herausgeschnitten hat. Das heißt, die Verteidigung hat halt dieses ganze Video in einem eigentlich anderen Kontext geschnitten, und das kam dann auch vor Gericht raus, was auch erstmal für die Verteidigung sehr peinlich war. Zu welchem Zeitpunkt kam das denn raus, dass dieses Video halt gekürzt wurde sozusagen? Ja, das kam raus, als der Kameramann, in diesem Fall ich, vor Gericht ausgesagt haben, dass eben da ein Stück fehlt. Also es war wirklich die ganze Zeit halt so eine gekürzte Fassung, auf die sich dieser Prozess berief. Genau. Es war halt so, ich war als letzter Zeuge geladen. Davor waren eben schon die ganzen anderen Zeugen geladen. Und es ging halt die ganze Zeit darum, dass der Journalist von hinten ankommt, den Polizisten berührt, aber es überhaupt nicht erkennbar war in dieser Zeitlupenfassung, was der Kontext der ganzen Sache ist. Hm. Also das äußerst brutale Vorgehen der Polizei in diesem Fall wirklich. Richtig. Ja, es wurde dann nach meinem Verhandlungstag wohl noch ein weiterer Verhandlungstag angesetzt, aber letztendlich wurden die Polizisten freigesprochen. Begründet wurde das mit subjektiver Wahrnehmung und dem Stress, der an diesem Tag geherrscht hat. Also die waren halt mehrere Stunden im Dienst und dadurch hat sich die subjektive Wahrnehmung verändert und dadurch konnten sie halt nicht mehr objektiv beurteilen, dass es tatsächlich auf einen Widerstand gehandelt hat. Mhm. Also so ist die Fassung des Gerichtes, was wieder ziemlich, naja, was so Standard ist bei solchen Prozessen, was aber schon erstaunlich ist, dass es eine Revision, so heißt das, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft gibt. Das heißt, dieser ganze Prozess wird nochmal neu verhandelt. Wann, das ist noch nicht klar. Auf jeden Fall hat dieser ganze Prozess sehr viel Medienöffentlichkeit gehabt. Es war, der ganze Saal war voll mit Journalisten. Der Norddeutsche Rundfunk, NDR, hat das in den Nachrichten gebracht mit der entsprechenden Videosequenz, wie auch die Lokalzeitungen und auch mehrere Internetmagazine. Das Video selber von diesem ganzen Vorfall kann man sich auf der Internetseite des Göttinger Tageblattes angucken. Mhm. Also da wird jetzt nochmal ziemlich deutlich, worum es auch geht und kann auch mehr über diesen ganzen Fall, über diesen ganzen Prozess erfahren. Ja, dann vielen Dank, Jan, dass du hier bei uns zu Besuch warst und uns darüber aufgeklärt hast. Und dann machen wir erstmal wieder Musik an. So, und zum Schluss unserer Sendung noch ein paar Veranstaltungshinweise für Erfurt und Umgebung. Und zwar anfangen wollen wir mit der Nachttanzdemo, die vorhin schon angekündigt worden ist. Die ist morgen Abend auf dem Bahnhofsvorplatz ab 20 Uhr hier in Erfurt. Genau, was kommt pünktlich, die zieht nachher durch die Stadt. Was gibt's sonst noch so? Ja, am Samstag ist dann noch ein Hände-Hoch-Haus-Her-Konzert im Klanggerüst. Da spielen drei Bands. Die genauen Infos findet ihr auch wieder auf händehoch.blogspot.de oder auf der reibungspunkt.blogspot.de Seite. Des Weiteren, falls ihr eine Regenalternative braucht, eventuell morgen, und keinen Regencape habt, Regenschirm mitnehmen bitte. Findet auch noch ein Filmabend, ein anarchistischer, in der Stube in der Magdeburger Allee, organisiert vom Bildungskollektiv zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, statt ab 19.30 Uhr. Dann, was gibt's noch? Ja, der Filmabend hängt doch mit was zusammen, oder? Genau, ja. Und zwar mit einem kleinen Ausflug in Richtung Meiningen. Wo es um ein kleines Seminar, das in Meiningen am Wochenende stattfinden wird, zum Anarchismus nach 45, zusammen mit Bernd Drücke von der Graswurzelrevolution. Geht es am Samstagvormittag los mit dem Zug in Richtung Meiningen, und ja, dann gucken wir uns dort die Bakuninhütte an, die halt Anarcho-Syndikalisten in den 20er Jahren sich dort als Stück gegenseitiger Hilfe organisiert haben. Und was so nach 45 war, dazu wird Bernd Drücke dann morgen bzw. Samstag noch weiter Auskunft geben. Nachgucken kann man das auf bildung.aranka.de, wer da noch weitere Informationen zu haben möchte. Und dann, wir haben ja schon gerade von der Polizeigewalt gehört, die anscheinend doch so ganz allgegenwärtig ist. Die nächste Anlaufstelle der Roten Hilfe hier in Erfurt, der Ortsgruppe, wird am 9. September sein, wie gewohnt, im Filler. Das ist hinter dem Verdi-Haus in der Schillerstraße. Um 18.30 Uhr können sich da Leute, die halt Betroffene von Repression sind, dort an die Ortsgruppe ihres Vertrauens wenden, falls irgendwas in letzter Zeit passiert ist. Genau. Ja, also mir fällt gerade nichts mehr ein, was noch läuft. Wisst ihr noch was? Was wir jetzt noch sagen könnten? Ich denke, das war's. Also, was halt auch noch die Möglichkeit ist, ihr könnt uns auch gerne Musikwünsche schicken, ihr könnt uns gerne auch Informationen zukommen lassen, die wir hier dann durchgeben, von interessanten Veranstaltungen. Ja genau, wenn ihr das nicht macht, seid ihr selber schuld, dann kommt es halt auch nicht. Genau, so. Dann müsst ihr halt nach Jena fahren, vielleicht. Ja, weil da sind immer ganz tolle Sachen. Heute Abend zum Beispiel sind da die Beats im Wald. die sind am Steinkreuz, ne? Genau, am Steinkreuz in Jena, falls man wer rüberfahren will. Da gibt's tolle Elektromusik heute Nacht. Ist auch sehr interessant, da kann man die halbe Nacht jetzt mit Googlen verbringen, wo das wohl ist. Aber hier gibt's keine Elektrobeats, hier gibt's Gitarrenmucke bei uns. Ja, von wegen. Macht's gut, euch noch schöne Tage und wir sehen uns. Hören uns.